Schwarze Wasser. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman Geschehnisse am Wasser von Kerstin Ekman. Erster Teil. Es war 4 Uhr morgens. Sie war von dem Autogeräusch aufgewacht. Sie legte die Hand auf den Kolben der Schrotflinte. Noch nie hatte sie vergessen, sie neben ihr Bett zu stellen. Seit 18 Jahren nicht. Seit damals. Mia stand vor dem Auto. Ihr Körper mit einem anderen verschmolzen. Als sich die Gesichter voneinander lösten, erkannte ich ihn. Dasselbe Gesicht. Fester und gröber nach 18 Jahren, aber das war er. Er war jener Junge. Ich sah wieder das Messer vor mir, das blutige Zelt, die nackten, zerfetzten Körper. Nur. Anni. Entschuldige, ich habe dich natürlich geweckt. Das macht nichts. Fehlt dir was? Nein, nein. Es ist nur. Ich habe ihn gesehen. Du weißt schon, den ich damals in der Nacht gesehen habe. Ja, aber. Das ist doch nicht möglich. Doch! Ich habe ihn gesehen! Du kannst ihn unmöglich wiedererkannt haben. Ich weiß nicht, wer er ist. Aber ich werde es bald erfahren. Ich muss jetzt aufhören. Ich rufe dich später wieder an. Mama. Mia, mein Du bist Liebes. Schon wach. Oh, Mama. Ich habe nicht angerufen, dass ich komme. Eigentlich hatte ich es auch gar nicht vor. Es hat sich einfach so ergeben, dass wir hergefahren sind. Ach ja. Wir? Sagte Mia völlig selbstverständlich. Man sah ihr an, dass sie ganz von ihm erfüllt war, unablässig an ihn dachte. Und er war dieser Junge. Erst wollten wir oben in der Hütte von Niersbüren übernachten, aber es war kaum Brennholz da. Da oben liegt zum Teil noch Schnee. Da hat Jürgen Brandberg mich hergebracht. Du weißt, wer das ist? Nein. Natürlich nicht. Er wohnt ja nicht mehr zu Hause, schon viele Jahre nicht mehr. 18 Jahre. Dann weißt du also doch, wer er ist? Ich habe ihn gesehen. Mia konnte nicht wissen, was ihre Mutter damals gesehen hatte. Sie hatte tief im Gras gelegen, das Gesicht fest auf den Boden gedrückt. Ein kleines Mädchen von 6 Jahren. Wenn sie irgendwo sagte, dass sie in Svartvatnet aufgewachsen sei, reagierten die Leute erschrocken. Dort? Zu Beginn der 70er Jahre war Svartvatnet nur ein sterbendes Dorf unter vielen gewesen. Schwarzwasser. Doch dann war der Mord geschehen. Der grausige Mord an den beiden jungen Touristen. Damals in der Mittsommernacht vor 18 Jahren. Der Bus hielt immer seltener, je höher sie in den Norden kamen. Jetzt begannen die Wälder und die großen Waldschläge. Sie fuhren bergauf an einer Seenkette entlang, die sich bis ins norwegische Hochgebirge hinzog. Sie wollen nach Svartvatnet, junge Frau, was? Ja. Dann machen Sie also mit Ihrer kleinen Tochter in Svartvatnet Urlaub. Urlaub? Ja. Aber wie sollte der Busfahrer auch wissen, dass sie nun ein neues Leben anfangen würde? Nach 8 Jahren eines öden Lehrerinnen-Daseins in der lauten, kaputten Stadt, endlich ein freies Leben in der Natur, mit der Natur. Einsamkeit, Ursprünglichkeit. Und Dan, Dan vor allem, mit seinem schönen, jungen, biegsamen Körper. Heute Nacht, sobald Mia ins Bett gebracht war, würden sie wieder miteinander schlafen. An jenem Mitsommertag hatte ich nachmittags frei. Gudrun, meiner Mutter, hatte ich es zu verdanken, dass ich unbehelligt in meinem Zimmer sitzen und das Buch über die Antarktis-Expedition weiterlesen konnte. Thorsten und die Brüder waren mit Waldarbeiten beschäftigt und ich sollte ihnen, jetzt wo die Schule zu Ende war, helfen. Zwei entsetzlich lange Monate lagen vor mir, in denen ich irgendwie mit meinen vier älteren Brüdern zurechtkommen musste. Und mit dem groben, schweigsamen Thorsten, den Gudrun nach dem Tod seiner ersten Frau geheiratet hatte. Ein Vater war er für mich nie. Meine Mutter war eine Sami. Und in meiner Vorstellung musste mein Vater auch ein Sami, ein Lappe sein. Nie aber hatte ich gewagt, Gudrun nach ihm zu fragen. An diesem Mitsommertag passierte die Sache mit dem alten Widard, dem Ziegenbesitzer, der ein Stück Wiese neben ihrem Hof gepachtet hatte. Der Zigeuner nannte ihn Thorsten Brandberg verächtlich. Oder auch der Lapp. Und Gudrun meinte, das käme daher, dass Widard eben neu war im Dorf und erst seit 17 Jahren in Svartvatnet lebte. Immer wieder hat es zwischen Thorsten und Widard Streit um die Zufahrt gegeben. Aber an diesem Tag brach er in voller Stärke los. Ausgerechnet jetzt war Gudrun nicht da. Machte einen Besuch im Altersheim. Wenn Widard doch den Mund halten würde. Warum kapierte er nicht, dass es besser war, jetzt abzuhauen? Ich sah noch, wie Thorsten einen Rechen nahm, ihn übers Knie brach und Widard mit dem abgebrochenen Stielende hinter die Scheune trieb. Schon kurze Zeit später kam Thorsten alleine zurück, ging ins Haus und rief nach den Brüdern. Dann fuhren alle mit dem Auto weg. Ich rannte hinter die Scheune. Es war gut, dass du Hilfe geholt hast, Junge. Ich hab... Und ein Glück, dass Dr. Lind gleich zur Stelle war. Sonst hätte es für Widard übel ausgehen können. Oke Wemdahl, der neue Polizeichef, und Birger Lind, der Arzt, hatten beim Nachbarn gesessen, als Johann gelaufen kam. Sie wollten über die Mitsommertage zum Fischen an den Lobberon. Jetzt erzähl mal, Johann. Was ist eigentlich passiert? Ich weiß nicht. Hast du gesehen, wie Widard zusammengeschlagen wurde? Nein. Woher hast du dann gewusst, dass er dort liegt? Ich habe gesehen, wie er gekommen ist. Hast du gesehen, dass dein Vater hinter ihm her war? Hatte er irgendetwas in der Hand? Ja, Moment. Was machen Sie da? Mein Sohn hat zu der Sache nichts zu sagen. Er hat bloß Hilfe geholt. Wir müssen ihn vernehmen, um zu erfahren, was passiert ist. Den Teufel müssen Sie. Es ist nichts passiert, was er gesehen hat. Die Sache wird untersucht werden, Frau Brandberg. Das ist Ihnen doch wohl klar. Untersuchen Sie nur, aber Johann sagt nicht gegen seinen Vater aus. Los, komm, Johann. Ja. Lass die beiden auch. Du kannst mich doch nicht einfach. Du würdest jetzt ohnehin nichts aus ihm rauskriegen. Ich kenne Johann, er ist ein guter Junge. Geht dem Nachbarort aufs Gymnasium. Er hat's nicht leicht in seiner Familie. Sind alle in der Familie Lappen? Nein, nur Gudrun und Johann. Er schlägt ganz nach ihr, nicht nur im Aussehen. Wenn sie dabei ist, wagt keiner dem Jungen ein Haar zu krümmen. Aber wehe, wenn seine Brüder sich in den Kopf setzen, dass er den Vater verpfiffen hat. Da geht es ihm schlecht. Sie standen mit ihren Taschen und Kartons allein auf dem kleinen Platz von Svartvatnet. Das Dorf sah ganz anders aus, als Dan es Annie am Telefon beschrieben hatte. Trostlos eigentlich. Heruntergekommene, teilweise eingestürzte Häuser. Kein Mensch auf der Straße. Überall Zeichen von Verlassenheit und Verfall. Du, ich kann mir wirklich nicht erklären, warum Dan nicht da ist. Vielleicht hat es irgendein Missverständnis gegeben am Telefon. Weißt du was, Mia? Ich werde da im Laden fragen, ob uns irgendjemand zum Sternberghof hinauffährt. Auf der Fahrt nach Hause wollte ich Gudrun erzählen, was ich vom Fenster aus beobachtet hatte. Aber sie wollte nichts hören. Wirklich? Ich habe nicht gewusst, dass der Polizist mit Dr. Lind bei den Nachbarn ist. Du hast keinen Fehler gemacht, Johann. Zu Hause schickte sie mich gleich in mein Zimmer. Später brachte sie mir ein Glas Milch und ein paar Brote. Um 7 kamen Thorsten und die Brüder zurück. Ich hörte, dass sie einiges intus hatten. Sie riefen mich nicht zum Abendessen. Als hätte ich etwas verbrochen. Da beschloss ich, fischen zu fahren. Beim Wegfahren ließ Johann den Motor seines Mopeds absichtlich kräftig aufheulen, damit sie nicht etwa glaubten, er würde vor ihnen auskneifen. Er fuhr hinauf zum Lobberon, an eine Stelle gleich neben dem Almweg, die er gern mochte, weil er von da aus beobachten konnte, ob jemand zum Falkenhorst ging. Im Sommer vorher waren dort zwei Jungvögel verschwunden. Wenn ich das Schwein erwischt hätte, das Nester ausraubt. Der Inhaber des kleinen Ladens saß mit seiner Frau vor dem Fernseher und es dauerte lange, bis sie das Klopfen hörten. Aber nach Sternberg gibt es keine Straße. Sternberg ist das Ende der Welt. Das weiß ich. Wenn Sie uns wenigstens bis dahin fahren, wo der Weg nach Sternberg abgeht. Von dort aus ist es ja nicht mehr so weit. Ich habe auch eine Karte dabei. Sie wollen mit dem Kind durch den Wald? Mitten in der Nacht? Es ist ja hell. Und ich bin sicher, mein Freund kommt uns entgegen. Er hat sich bestimmt nur verspätet. Ja. Ihr Freund also? Ja. Wieso? Ich hätte nicht gedacht, dass ihr spezielle Freunde habt da oben. Ich dachte, das ging über euch hier alles so ein bisschen durcheinander. Annie sah ihn an. Er hatte zottliges, graues Haar und trug modische, enge Hosen mit ausgestellten Beinen, die, wie Annie fand, idiotisch, ja beinahe anstößig aussahen. Nein, dieser Mann mit seiner schmierigen und aggressiven Neugier passte ganz und gar nicht in die Vorstellung, die sie sich von den Menschen gemacht hatte, die hier oben in den weiten Nordschwedens lebten. Immerhin, er war schließlich bereit, sie zu fahren. Ich war noch nicht lange beim Fischen, als sie kamen. Gudrun hatte sie offenbar nicht aufhalten können. Nichts getan! Ich wollte doch nur Hilfe holen! Ich hab nicht gewusst, dass die Polizei dort ist! Björne rammte mir wortlos seine Faust in den Bauch und ich ging zu Boden. Sie legten mir ein Nylonseil um den Körper und zogen zu. Dann zerrten sie mich hinter sich her, bis an den Rand eines runden, mit Steinen ausgelegten Schachts. Nicht in den Brunnen, ihr seid ja verrückt! Nicht in den Brunnen! Das Wasser reichte nur ein kleines Stück über meine Stiefel. Der Brunnen war offenbar versiegt. Ich beruhigte mich rasch. Ich tastete nach meinem Messer und schnitt das Seil durch, das mir den Atem abschnürte. Um Hilfe schreien wollte ich nicht. Wahrscheinlich saßen sie im Auto und warteten nur darauf. Nein, ich würde nicht schreien. Diesen Spaß gönnte ich ihnen nicht, diesen Scheißkerlen. Zu Fuß gehen. Der Krämer grinste und schwieg. Doch sie blieb hartnäckig. Warum durften wir erst später einsteigen, als uns niemand mehr sehen konnte? Man muss ja nicht allen Leuten zeigen, dass man Rote führt. Rote? Naja. Rote Typen. Sie fuhren einige Zeit schweigend bergauf. Hier gab es keinerlei Bebauung mehr, nur noch Wald. Krumme Birken mit schwarzem Flechtenflor mischten sich mit den Tannen. Schließlich öffnete sich der Wald und Annie sah weit unterhalb der Straße einen kleinen See glänzen. Der Krämer hielt. Am Straßenrand parkte ein rotes Auto, ein Renault 4 mit Stockholmer Nummer. Mir gab das ein gutes Gefühl. Es mussten also noch irgendwo in dieser Gegend Leute sein. Der Weg da führt durchs Moor zu einem Fluss. Das ist der Luberon. Den müssen Sie überqueren. Wo er in den See mündet, gibt es eine Furt. Leicht zu finden. Ja, danke. Danach geht es weiter bergauf nach Sternberg. Ich wachte auf, weil mein Hosenboden ganz durchgeweicht war. Mich fror erbärmlich. Sicher waren inzwischen einige Stunden vergangen, denn der helle Kreis hoch oben am Ende des Brunnenschachts war nun blau geworden. Um meine tauben, gefühllosen Füße warm zu kriegen, stampfte ich auf der Stelle. Da sah ich, dass aus der Wand Steine ragten. Dass ich das nicht schon früher bemerkt hatte. Den Hintern gegen die Wand stemmen und sich Schritt um Schritt hinaufhangeln. So musste es gehen. Es war nach Mitternacht, aber noch immer ganz hell, als wir losgingen. Anfangs war der Pfad gut sichtbar und leicht zu gehen. Mia hielt tapfer Schritt. Nachdem wir eine Zeit lang gegangen waren, ruhten wir auf einem Baumstamm aus. Sei ganz still, Mia. Duck dich ins Gras. Er sah uns nicht. Er trabte an uns vorbei, ganz nah, den Blick starr gerade ausgerichtet. Sein Mund stand offen und sein Atem kam kurz, angestrengt und stoßweise. Er war dunkel und hatte glattes, langes Haar. Seine Augen waren schmal und schwarz. Es war nur ein Junge. Du brauchst keine Angst zu haben, Mia. Der Moorboden gab unter unseren Füßen nach und wir kamen nur mühsam voran. Jeder unserer Schritte scheuchte Wolken von Mückenschwärmen auf. Es brannte wie Feuerfunken, wenn sie stachen. Mia weinte und schlug um sich. Die Tränen zeichneten ihr schmutzige Streifen ins Gesicht. Annie wusste nicht, wie Mia es schaffen sollte, den Weg bis zum Sternberghof durchzuhalten. Er zog sich viel länger hin, als sie sich vorgestellt hatte. Da lichtete sich ganz unvermutet das Gestrüpp und gab den Blick frei auf eine weiße, metallisch glänzende Scheibe, der See. Etwas Blaues blitzte auf, ein kleines Zelt, ganz dicht am Wasser, neben zwei gekrümmten Tannen. Oh, schau mal, Mia, ein blaues Zelt. Bestimmt gehört das den Leuten, die das Auto oben an der Straße stehen gelassen haben. Das rote Auto, erinnerst du dich? Du, ich habe eine Idee. Ich gehe hin und wecke sie. Und dann lassen wir uns von ihnen zum Dorf zurückfahren. Dann liegst du in einer Stunde in einem schönen, weichen Bett. Und morgen bringt dann uns zum Sternberghof. Als sie zu den beiden gekrümmten Tannen kam, sah sie eine nasse Jeans über einem Zweig hängen. Das Zelt war jedoch halb eingestürzt. Sie trat näher. Sie sah. Nein. Sie wollte weglaufen, musste aber noch einige Schritte vorwärts gemacht haben. Was sah sie eigentlich? Hinterher wusste sie es nicht. Es gab dann so viele und schreckliche Beschreibungen. Mir wurde übel. Meine Beine trugen mich nicht mehr. Ich übergab mich. Ich komme, Mia. Ich bin gleich bei dir. Mit abgewandtem Kopf und ohne noch einmal nach dem Zelt zu sehen, ging sie zu Mia zurück und zerrte sie auf die Füße. Komm, die waren nicht da. Komm ganz schnell. Erst als sie ein Stück weit im Moor waren, drehte sich Annie noch einmal um. Das Zelt war nicht mehr zu sehen. Den Fluss sah ich, sein schnelles Wasser, schwarz und mit giftigen Strudeln. Hinterher wusste ich nicht einmal mehr genau, welche Stelle es nun wirklich war. Ah, Scheiße, mein Moped ist weg. Das sei ihnen ähnlich, diesen vier bekloppten Muskelpaketen, dass sie mir den Rückweg möglichst schwer machen wollten, indem sie mein Moped mitnahmen. Aber ich würde nicht zurückgehen. Nicht gleich, nahm ich mir vor. Nicht zum Mittsommernachtsfest. Sollten sie sich ruhig Sorgen machen. Auch Gudrun. Die würde vermutlich ganz schön aufgeregt sein. Ich setzte mich am Straßenrand ins Gras. Vielleicht kam ein Auto, das mich mitnahm. Irgendwohin. Ich hatte ihr zuerst kein Wort geglaubt. Es schien mir so unsäglich verrückt, mitten in der Nacht mit einem sechsjährigen Kind durchs Moor nach Sternberg hinaufzugehen. Noch dazu im langen Rock. Aber da war wirklich dieses Zelt gewesen. Und es lag zerschnitten und blutgetränkt auf der Erde, genau wie Annie Raft es gesagt hatte. Die Frau hatte also nicht gesponnen, mussten der Arzt und sein Freund, der Polizeichef, zugeben. Der Stoff schmiegte sich um die beiden nackten Körper. Eine junge Frau mit langem Haar und ein junger Mann, über sie geworfen wie zum vergeblichen Schutz. Die Schlafsäcke waren zerstochen und überall waren weiße Daunen festgetrocknet in den Blutflecken. Sie waren also auf dem Weg nach Sternberg. Was waren Sie dort? Ich werde dort wohnen. Zusammen mit meinem Freund. Dan Ylander. Dieser Dan Ylander, wo ist er jetzt? Ich weiß es nicht. Er ist schon vor ein paar Wochen hierher vorausgefahren und wollte mich vom Bus abholen, aber er ist nicht gekommen. Ich habe angenommen, er ist in Sternberg, deshalb wollte ich dorthin. Als sie sich mit mir in der Nacht auf den Weg gemacht hatte, war ja alles, was sie tat, notwendig und selbstverständlich erschienen. Jetzt schien es verworren. Haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, warum dann Ylander nicht aufgetaucht ist? Er hat vielleicht vergessen, dass Mittsommernacht war. Oder es ist irgendetwas dazwischen gekommen. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Lehrerin. Ich habe an der Volkshochschule von Mälarburg Musik und Literatur unterrichtet. Haben Sie da auch schon mit Dan Ylander zusammengelebt? Ja, er hat bei mir gewohnt. Was hat er gearbeitet? Er hat nicht gearbeitet. Er hat mit Ihnen zusammengelebt, aber nicht gearbeitet. Wovon wollen Sie in Sternberg leben? Ich werde die Kinder der Sternberg-Kommune unterrichten. Und Dan wird in der Landwirtschaft arbeiten. Sie haben angegeben, dass Sie nicht zur Sternberg-Kommune gehören. Mir ist schwindelig. Ich habe seit 26 Stunden nicht mehr geschlafen. Kann ich mich einen Augenblick ausruhen? Die Frau im weißen Saab hatte angehalten und mich gefragt, ob ich nach Norwegen wolle. Als wir durchs Svartvatnet fuhren, duckte ich mich, damit niemand mich sah. Aber sicher schliefen jetzt um 5 Uhr morgens die meisten ihren Rausch vom Mittsommernachtsfest aus. Du willst im Dorf nicht gesehen werden, stimmt's? Sicher hast du irgendeinen Unfug gemacht und bist durchgebrannt. Wie heißt du? Johann. Johann? Johann Brandberg. Ich werde dich lieber Jukka nennen. Du kannst Ilja zu mir sagen, das ist Finnisch. Willst du Schokolade? Erst jetzt merkte ich, wie hungrig ich war. Während ich gierig die Schokolade verschlang, schaute ich mir die Frau an. Sie war nicht mehr jung und hatte ihr drahtiges, blondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Wie alt bist du denn? Bald 17. Falls dir danach zumute ist, über das eine oder andere ein bisschen nachzudenken, kannst du ein Weilchen bei uns bleiben. Wo? Meine Familie hat in den Bergen ein Jagdhaus. Du könntest mir helfen, das Gepäck zu tragen. Man muss eine knappe Stunde zu Fuß gehen. Eine große Polizeiaktion war angelaufen. Das Gebiet zum Loberon wurde abgesperrt. Dorfbewohner als Zeugen befragt. Es gab keinen Grund mehr für Birger Lünd, am Tatort zu bleiben. Als er zu seinem Auto ging, sah er weit draußen in der Mitte des Sees einen Mann in einem Ruderboot. Er sah aus wie Björne, einer von den Brandbergsöhnen. Dieser Bursche, dachte ich damals, will in Ruhe fischen, wenn alle anderen ihren Rausch ausschlafen. Ein Sonderling eben. Aus einem Schornstein unten im Dorf qualmte dichter schwarz-grauer Rauch. Als ich später an Lennartsons Krämerladen vorbeifuhr, sah ich, dass der Rauch aus seinem Kamin kam. Es roch nach Schlachtabfällen und alten Autoreifen. Es hatte sich im Dorf herumgesprochen, dass Annie Raft in der Nacht oben auf dem Almweg jemanden gesehen hatte. Und sie wussten auch, dass sie der Polizei gesagt hatte, es sei ein Ausländer gewesen. Die Leute glaubten, dass dies der Mörder war. Und sie selbst glaubte es auch. Dennoch zögerte ich auszusprechen, was ich gedacht hatte. Er sieht wie ein Vietnamese aus, dachte ich. Schlaf noch ein bisschen, Mia. Ich gehe nicht weg. Bald kommt Dan uns holen. Sie brachte mich in einem hölzernen Schuppen neben dem Jagdhaus unter, in dem ein paar Stockbetten standen und ein Tisch. Es roch durchdringend nach Schaumgummi. Später kam sie noch einmal und brachte mir ein paar belegte Brote und ein Glas Milch. Während ich aß, stand sie am Fenster, schaute hinaus und rauchte. Als ich fertig war mit Essen, zog ich die Schuhe aus und kroch ins Bett. Plötzlich drehte sie sich um. Ich konnte ihr Gesicht nicht sehen, denn im Gegenlicht war es nahezu schwarz. Du und ich müssen erst noch etwas machen. Dann kannst du schlafen. Sie trat zu mir, zog mir die Decke weg und legte mir die Hand vorn auf meine Jeans. Ihr Atem roch nach Alkohol. Na, siehst du, kleiner Jukka? Sie zog den Reißverschluss meiner Hose auf und machte an mir rum. Ich hatte schon oft an eine solche Situation gedacht, dass sie kommen würde. Hatte dabei aber an ein Mädchen gedacht. Ein gesichtsloses freilich, aber jung und weich. Und ich würde es sein, der alles Mögliche machte. Ich hatte gedacht, dass all diese Dinge wie im Traum geschehen, beinahe unmerklich. Auf keinen Fall so zielstrebig. Hinterher fiel mir ein, dass wir uns nicht einmal geküsst hatten. Es dauerte lange, bis wir oben waren. Normalerweise sei es in einer guten Stunde zu schaffen, sagte Dan. Aber wir trugen schwere Rucksäcke und mussten oft stehen bleiben, damit Mia sich ausruhen konnte. Dan, noch immer wartete ich auf eine Erklärung, warum er uns am Abend nicht abgeholt hatte. Schließlich waren wir angekommen. Sternberg. Eine Handvoll Hütten, rot und grau. Im Hintergrund ein steiniger Berg. Nun war es ernst. Hier sollte ihr neues Leben stattfinden. Wir würden dich gerne besser kennenlernen, Annie. Jetzt, wo du durch Dan ein Mitglied unserer Gemeinschaft geworden bist. Wir saßen in der Hütte von Petrus zusammen, dem Chef der Sternberg-Kommune. Seine Frau Britta, hochschwanger und strahlend, bot Kräutertee mit Honig an. Ja, so kommen wir jeden Abend zusammen und planen die Arbeit des nächsten Tages. Danach kann jeder über seine Probleme reden. Probleme? Ja, Annie, erzähl uns doch mal, weshalb du so angespannt bist. Angespannt? Nun ja, es ist wegen dem, was da passiert ist. Das ist das Unglück am Loveron. Ich habe sie doch gefunden. Ich war doch daran erzählt, solltest du jetzt nicht mehr denken, Annie. Das ist weit weg. Das geht uns hier oben nichts an. Aber ich habe sie doch gesehen. Man muss doch daran denken, wie das passiert ist. Dass es aufgeklärt wird, meine ich. Es ist doch in unserer Nähe passiert. Du hast das jetzt verlassen. Du bist jetzt hier, hier spielt das alles keine Rolle mehr. Alles, was Petrus sagte, klang ruhig und nachdenklich. Und er lächelte dabei in seinen hellbraunen Bart, der um den Mund herum verfärbt war, als hätte er etwas Gelbes gegessen. Wenn ich erst ausgeruht bin, dachte Annie, werde ich dies alles wunderbar finden. Diese Menschen, die einander helfen wollen. Die Ruhe. Für mich gab es nichts anderes zu tun, als zu schlafen. Und auf Ilja zu warten. Damit sie mir eine Existenzberechtigung verlieh, dadurch, dass sie mit mir Liebe machte. Wenn es schön war für sie, wimmerte sie ein bisschen. Und ich wollte alles tun, damit sie so jammerte und wimmerte. Trotzdem dachte ich so langsam, alles scheiße. Ich musste nicht bei Trost gewesen sein, als ich von zu Hause abgehauen war. Dass Thorsten den Alten wieder zusammengeschlagen hatte, bedeutete schließlich nicht den Dritten Weltkrieg. Er sah sie alle zusammen beim Essen sitzen, lachen und erzählen. Natürlich war es eine Gemeinheit gewesen, ihn in den Brunnen hinunterzulassen, aber immerhin war er von alleine wieder heraufgekommen. Das musste seinen Brüdern eigentlich Respekt einflößen. Was ich dir sagen wollte, Birger, man hat mir die Ermittlung im Fall Svartvatnet entzogen. Aber warum denn? Man hält mich für zu verstrickt in die Sache. Etwa meinetwegen? Weil wir befreundet sind, Orke. Die glauben also ernsthaft, dass ich... Nein, das glauben die nicht. Sie glauben gar nichts. Sie versuchen einfach vorbehaltlos zu arbeiten. Oh. Du musst es nicht so schwer nehmen, Birger. Man hat viele Leute verhört. Den Krämer zum Beispiel, Lennartson, er hat ja am Mittsommerabend Annie Raft und ihre kleine Tochter den Almweg hochgefahren, war also ganz in der Nähe. Und das ermordete Mädchen hat am Nachmittag bei ihm im Laden eingekauft und das Zelt von ihm ausgeliehen. Eine Überlegung ist also, dass Lennartson dachte, sie sei allein. Er ist ein alter Drecksack und scharf auf die Weiber. Lennartson hat ausgesagt, er hat mich über die Straße und in den Wald gehen sehen. Zum Loveron rauf. Naja, er kann natürlich jemand anders gesehen haben und hat ihn für dich gehalten. Ich glaube aber, er hat das gesagt, weil wir seinen Heizungskeller untersucht haben. Oh. Ihm war klar, dass der Tipp mit dem Rauch von dir kam. Übrigens behauptet er, es waren ungerupfte Auerhähne, die seine Frau in der Heizung verbrannt hat. Sie seien schon zu alt gewesen. In aller Frühe, um 5 fällt ihm sowas ein. Keine Schlafsackdaunen? Es kann ja von beidem sein. Die Asche wird noch analysiert. Und wie siehst du das Ganze? Es gibt 3 Möglichkeiten. Jemand war hinter dem Pärchen her und dieser jemand hat sie hier erwischt. Oder sie kannten hier oben jemand. In Svartvatnet? In der Stjernberg-Kommune zum Beispiel. Und die 3. Möglichkeit? Rausch? Irgendein Wahnsinniger? Annie Raft hat doch jemanden auf dem Almweg gesehen. Einen Ausländer. Und es gab bis fast hin auf Mopedspuren. Und zurück. Es war warm, und die Blumen auf der Wiese dufteten süß. Die alte Leitzippe der Schafherde war jetzt so zutraulich, dass sie ihre Nase in Annis Hand legte. Ganz still stand sie und verbreitete in der Handfläche Wärme. Nie mehr wurde in der Kommune über das gesprochen, was sich unten am Fluss zugetragen hatte. Einmal waren zwei Polizisten gekommen und hatten alle nochmal verhört. Petrus meinte hinterher, wenn sie alles von Neuem hören wollten, bedeute dies, dass sie mit ihren Ermittlungen festgefahren seien. Es war, als gäbe es zwei Welten. Eine da draußen, wo der Mord passiert war, und eine hier. Es schien tatsächlich, als sei es möglich, hier in Sternberg zu leben, ohne an das zu denken, was am Lobberon geschehen war. Ilja hatte mir verboten, in den nächsten paar Tagen die Hütte zu verlassen. Eine Gruppe von Frauen wohnte jetzt im Jagdhaus und ein weißhaariger Typ, der aussah wie ein Fuchs. Ilja nannte ihn den Wanderer und tat sehr geheimnisvoll. Manchmal sangen sie Lieder, die klangen wie in der Kirche. Ilja sagte, sie wollten alle zusammen eine Wanderung machen, zu einer heiligen Grotte. Wenn ich abhauen wollte, musste ich es jetzt tun. Dan wollte, dass wir uns auch abends im Zimmer liebten, doch ich wollte Mias wegen nicht. Sie verließ sich nicht darauf, dass sie schlief. Deshalb hatten Dan und sie in den vergangenen Tagen mehrmals im Heu miteinander geschlafen. Dies waren die Momente, in denen sie noch am ehesten ihre alte Zusammengehörigkeit spürte. Irgendetwas war zwischen uns getreten. Etwas wie Kühle, Misstrauen, ja Feindseligkeit. War es, weil ich 9 Jahre älter war als er? Das Heu war trocken und spitz und stach durch den Stoff der Bluse. Oh. Oh. Was ist das? Eine Pessarschachtel. Gib her. Dan. Was ist? Du, ich finde das nicht gut. Was findest du nicht gut? Ich dachte, das sei unser Heuboden. Unser Heu. Deins und meins. Was sonst noch alles? Private Schlafzimmer, persönliche Heuböden. Ist dir eigentlich klar, was für Ansprüche du unentwegt stellst? Wann hast du hier mit einer anderen geschlafen, Dan? Etwa am Mitsommerabend. Dann verstehe ich natürlich, wieso du Mia und mich nicht vom Bus abholen konntest. Was soll diese Scheiße, Joni? Wer glaubst du eigentlich, wer du bist? Denkst du, wir anderen sind eine Schulklasse, die du abfragen und ins Gebet nehmen kannst? Wo war Petrus am Mitsommerabend? Er hat der Polizei falsche Angaben gemacht. Wo soll er gewesen sein? Was soll die Frage? Du magst Petrus nicht, du willst seine Autorität nicht anerkennen. Ich finde es nur merkwürdig, dass er lügt, wenn es darum geht, wo er am Mitsommerabend in der Nacht war. Lügen tun wir alle, wenn es die Bullen angeht. Da ist nichts Merkwürdiges dran. Wir wollten einfach in diese ganze Sache mit dem Mord nicht hineingezogen werden. Wir waren alle im Wald. Ich hab dir doch gesagt, ich dachte, du und mir, ihr kommt erst am nächsten Tag an. Und? Ich hab oben auf dem Plateau gestanden und durchs Fernglas gesehen, dass da Polizisten waren. Und später auch die zwei Bahnen, auf denen sie die Leichen abtransportiert haben. Da bin ich lieber wieder hierher zurück. Soll ich der Polizei in die Arme laufen? Ich hatte mir vorgenommen, am nächsten oder übernächsten Tag heimlich zu verschwinden. Aber es kam anders. Als Ilja am Mittag vom Einkaufen zurückkam, lag er schon nackt auf dem Bett. Doch sie schien ihn gar nicht zu bemerken. Er fand, sie sah irgendwie grau aus. Grauhäutig und verschlossen. Steh auf und zieh dich an. Ich bring dich zum nächsten Ort. Aus der Telefonzelle kannst du zu Hause anrufen. Aber eher, es ist besser, du gehst jetzt wieder zu deiner Familie. Sie hatte mir ein paar belegte Brote zurechtgemacht und gab sie mir. Außerdem norwegisches Geld. Genug für eine Übernachtung. Auf der Fahrt durchs Gebirge sprachen wir kein Wort miteinander. Dann hielt sie an einer Telefonzelle. Also mach's gut. Kleiner Jucker. Sie hätte mir nicht einmal die Hand gegeben. Sie war aus meinem Leben verschwunden, wie sie darin aufgetaucht war. Gudrun war zu Hause, als ich anrief. Sie war ja fast immer zu Hause. Bleib, wo du bist und warte auf mich, Johann. Es kann ein paar Stunden dauern, bis ich da bin. Und ruf nirgends an. Hast du gehört? Ruf niemand an. Aber es dauerte bis zum nächsten Mittag, bevor Gudrun ihn abholte. Er hatte ein Zimmer in einer Pension gefunden und vertrieb sich die Zeit, indem er die im Aufenthaltsraum herumliegenden mehrere Tage alten Zeitungen las. In einer stand eine Fortsetzungsgeschichte über Svartvatnet, das komischerweise das Dorf des Todes genannt wurde. Überhaupt wunderte es mich, dass in einer Osloer Zeitung etwas über unser Dorf stand. Bis ich es las. Ein junges Mädchen und ein junger Mann hatten in der Mitsommernacht am Lobaron gezeltet und waren brutal ermordet worden. Und plötzlich erinnerte er sich. Die gleiche Zeitung hatte in Iljas Einkaufskorb gelegen, als sie gestern Morgen zu ihm gekommen war. Darum hatte sie also nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen. Hast du auch bestimmt nirgends angerufen oder mit jemandem gesprochen? Ich fand, Gudrun sah böse aus. Außerdem fuhr sie viel zu schnell. Natürlich nicht. Du hast es mir doch verboten. In der Zeitung habe ich gelesen, da war ein Mord. Am Lobaron. Wer ist denn ermordet worden? Touristen. Studenten aus Stockholm. Ist es schon aufgeklärt? Das wird es nie. Wie kannst du das wissen? Ich mag nicht mehr darüber reden. Wir haben in diesen Tagen daheim genug Diskussionen gehabt. Ich bin abgehauen, weil ich stocksauer war. Sie waren schon immer fies zu mir, aber diesmal sind sie zu weit gegangen mit dem Brunnen und allem. Ich will nichts davon wissen. Und du solltest wenigstens, was deinen Bruder Björn angeht, dankbar sein. Ohne ihn würdest du ganz schön im Schlamassel stecken, der dich da im Auto mitgenommen hat und dann in sein Jagdhaus nach Norwegen. Wie hieß er? Das weiß ich nicht. Die Polizei hat alle Leute gefragt, wo sie in der Nacht waren, als es passiert ist. Wir haben gesagt, dass du schon am Mitsommerabend weg bist. Dass du das Moped genommen hast und in Richtung Dorf davon bist. Wir haben nichts davon gesagt, dass du zum Fischen gefahren bist. Soll ich das auch sagen? Und ob. Falls sie kommen und fragen. Warum hast du eigentlich meine Wintersachen mitgebracht? Die Schlittschuhe und alles? Die Sache mit Widert wird vor Gericht kommen. Es ist am besten, wenn du erstmal nicht in Svartvatnet bist. Thorsten ist einverstanden, dass du in Langwasling wohnst und dort die Schule weitermachst. Ich darf weitermachen, die Schule fertig machen, studieren vielleicht? Mir war ganz heiß vor Aufregung und Glück. Nicht nur, dass ich weiter auf die Schule gehen durfte, auch noch in Langwasslien. Das konnte doch nur bedeuten, dass Gudrun mich zu meinem wirklichen Vater brachte, dass ich ihn endlich kennenlernte. Ich wartete. Jetzt würde sie es mir endlich sagen. Jetzt. Aber sie sagte nichts. Und wo soll ich wohnen? Bei meiner Schwester Saka natürlich. Oh nein. Ich habe geglaubt, ich habe sie gestern Abend angerufen und sie ist einverstanden. Sie kann das Geld gut gebrauchen. Geld? Natürlich zahlt Thorsten Kost und Logis für dich. Thorsten zahlte. Merkwürdig, dachte ich. Wo ich nicht einmal sein Sohn war. Man musste mich nur anschauen. Die Augen, die Haare, die Gesichtsform, alles. Er war sogar bereit dafür zu zahlen, dass er mich los war. Es war wie mit Ilja. Nachdem sie in der Zeitung von dem Mord gelesen hatte, wollte sie nichts mehr mit mir zu tun haben. Und Gudrun? Was glaubte sie? In der Zeitung hatte etwas von einer Mopedspur gestanden, die den ganzen Almweg hinaufführte und wieder zurück. Als sei der Täter auf einem Moped gekommen. Sie versuchten also, ihn zu schützen. Das Sozialamt hatte mich zu einer Kontrolle hinauf zur Sternberg-Kommune geschickt. Ich fand, der Kerl, den sie Petrus nannten, sah aus wie ein Satyr. Bocksbart, feuchte rote Unterlippe. Vielleicht trauten ihm die Dorfleute deshalb alles zu, selbst den Mord am Loberon. Die meisten waren ohnehin der Ansicht, dass die ganze Kommune weggebrüht gehöre wie Ungeziefer. Ich persönlich fand, die Hippies konnten machen, was sie wollten, solange sie nur nicht ihre Kinder vernachlässigten. Wo ich ohnehin da bin, dachte ich, kann ich auch gleich nach ihrer kleinen Tochter schauen, Frau Raft. Birger Lund sah die beiden zum ersten Mal wieder nach jener Mittsommernacht, Annie Raft und das Kind. Statt des langen Rocks trug die Frau jetzt eine unglaublich zerrissene und ausgebleichte Jeans. Beide hatten das Haar kurz geschnitten. Das Kind schien ihm einen gesunden Eindruck zu machen, mager, aber munter und umgänglich. Sie schleppte ein neugeborenes Zicklein herbei und zeigte ihm eine tote Spitzmaus, die ihre Katze gefangen hatte. Vielleicht täten ihnen ein paar Vitamine gut. Sie sehen beide aus, als könnten sie ein Kräftigungsmittel vertragen. Ich fragte mich, wie das wohl wäre, hier zu leben, für eine Frau, die bis dahin in Stockholm gelebt hatte. Wo waren die Schulkinder, die sie unterrichtete? Und wo war dieser Dan Ylander geblieben, mit dem sie doch zusammenleben wollte? Das Haus ist nicht isoliert. Haben Sie schon einmal überlegt, wie Sie hier den Winter überstehen? Ich wollte Sie fragen, Dr. Lund, welchen Weg nehmen Sie zurück? Ich habe mein Auto unten am Almweg stehen, am Loberon. Als er ihre Reaktion sah, fragte er sich, ob Annie Raft vor dem Loberon Angst hatte. Er hätte sie gerne gefragt, ob sie nachts schlafen konnte, traute sich aber nicht. Tja, dann... Ich mache mich wohl besser auf den Rückweg, solange es noch hell ist. Der Pfad führte stetig zwischen hohen und sehr dicken Tannen bergab. Als ich einen Moment stehen blieb, hörte ich Schritte hinter mir auf dem trockenen Boden. Ich wartete, doch es kam niemand. Aber irgendjemand schaute mich an. Das spürte ich voller Unbehagen. Er versteckte sich hinter einem Felsblock, um zu sehen, wer ihm folgte. Wollen Sie was von mir, Frau Raff? Nein. Aber Sie laufen doch hinter mir her. Ich wollte Ihnen nur nachgucken. Ich wollte mit dem Fernglas beobachten, wie Sie durch den Fluss gehen. Den Fluss können Sie von hier aus gar nicht sehen. Etwas weiter unten, da ist ein Plateau. Von dort sieht man über den Fluss. Nein, hier ist den ganzen Weg über dichter Wald. Von hier aus kann man weder den Fluss noch die Furt sehen. Ich werde die Stelle schon finden. Die gibt es nicht. Glauben Sie mir. Ich fand, sie machte ein komisches Gesicht. Es war eine Art Traurigkeit darin. Oder Angst. Ja, dann kehre ich jetzt wieder um. Tschüss. Wiedersehen. Er sah ihr eine Weile nach. Sie sah urkomisch aus von hinten. Die Jeans, deren Beine mit einer Schere ungleichmäßig abgeschnitten worden waren, waren am Po so fadenscheinig, dass sie wie ein Gitter aus groben, bleichen Baumwollfäden aussahen. Hören Sie, die Hose, die Sie da anhaben, ist aber auch nicht mehr neu. Oder ist das die neue Mode? Ich wollte eigentlich einen Scherz machen. Sie drehte sich herum und starrte mich an. Ich sah ihre Augen im Dämmer des Waldes, aufgerissen, dunkel. Der dichte Baumwolltwill der Jeans wollte nur schwer brennen. Vermutlich war das der Grund, weshalb sie noch da war. Das Fadengitter am Hosenboden. Die Marke. Ich musste sie doch schon die ganze Zeit über erkannt haben. Es war, als bestünde sie aus zwei Personen. Eine, die wusste, und eine, die sorglos die Jeans anzog, die sie bei den Sachen fand, die Dan zurückgelassen hatte, die viel zu langen Hosenbeine abschnitt. Zu lang auch für Dan. Aber erst als der Arzt diese Bemerkung machte, wurde es mir schlagartig bewusst. Ich sah wieder das eingestürzte Zelt neben den zwei gekrümmten Tannen vor mir. Die nasse Jeans, die über einem Zweig hing, die nackten Körper und das Blut. Am liebsten hätte sie sich die Hose sofort vom Leib gerissen wie etwas Widerwärtiges. Doch sie rannte nur und es dröhnte in ihrem Kopf. Er hat gelogen, gelogen, gelogen. Ich hatte geahnt, dass es im Wald keinen Aussichtspunkt gab, von dem aus man sehen konnte, wo das Zelt gestanden hatte. Die Polizei, die Bahren, auf denen die Leichen abtransportiert wurden. Dan konnte das nicht durch das Fernglas gesehen haben. Dan musste in der Nacht unten bei dem Zelt gewesen sein und die Hose mitgenommen haben, als die beiden schon tot waren. Was hatte er gesehen? War er Zeuge des Mordes gewesen? Deckte er jemanden? Wusste Petrus davon? Und wie passte der Junge ins Bild, der nachts im Wald an Mia und mir vorübergehastet war? Ich würde es herausfinden. Schwarze Wasser. Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman »Geschehnisse am Wasser« von Kerstin Ekman. Aus dem Schwedischen von Hedwig M. Binder. Hörspielfassung Valerie Stiegele. Sie hörten den ersten Teil. Es spielten Anni Angelika Thomas, Johann Jens Wawrczeck, Birja Otto Sander, Mia Ulrike Krumbiegel, Gudrun Monika Hansen, Ilja Barbara Dittus, Orke Thomas Thieme, Lennartson Harald Warmbrunn, Busfahrer Fritz Hammer, Petrus Martin Seifert, Dan Ülander Christian Berkel, ein Kind Magdalena Prinzler. Der Erzähler war Joachim Notke. Ton Katrin Witt und Kaspar Wollheim, Regieassistenz Nathalie Singer, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Senders Freies Berlin, 1997.